Erzählungen funktionieren wie das trojanische Pferd. Unser Gehirn ist Troja. Die Informationen, die in einer Geschichte verborgen liegen, sind die Griechen. Je beeindruckender oder schöner das Pferd, desto bereitwilliger lassen wir es in unsere Stadt, desto mehr erlauben wir, einer Geschichte Teil von uns zu werden und uns selbst Teil der Geschichte zu werden. Sobald wir kognitiven Input erhalten, sortiert unser Gehirn die empfangenen Informationen und versucht, diese einzuordnen, zu sortieren, zu verarbeiten und ihnen durch die narrativen Filter des Gehirns einen Sinn zu geben. Doch was passiert da genau in unserem trojanischen Gehirn? Eine Frage, deren Beantwortung, so wie einst Odysseus' legendärer Trick, auch kriegerischen Zwecken dienen kann. Vor wenigen Jahren erhielt Kendall Haven, der Master Storyteller, dem wir bereits begegnet sind, von der US-Regierung, genauer gesagt von der DARPA, der Defense Advanced Research Projects Agency, die Möglichkeit und die Mittel, Testpersonen beim Geschichtenhören direkt in die Köpfe zu schauen. Die DARPA hoffte nämlich darauf, unser Denken in Geschichten technologisch und vermutlich auch militärisch verwertbar machen zu können. Während man den in Gruppen eingeteilten Probanden verschiedene Fassungen einer Grundgeschichte erzählte, registrierte Kendall mittels Elektroenzephalogramm ihre Gehirnaktivität und maß darüber hinaus Veränderungen bei Herzschlag und Hautwiderstand sowie im Hormonhaushalt, vornehmlich bei Oxytocin und Dopamin. Wie der Regisseur in Peter Weirs Film »The Truman Show« konnte er minimale Veränderungen an den Geschichten vornehmen, ihre Protagonisten unterschiedlich erzählerisch einführen, ihnen verschiedene Motivationen geben oder die zu erreichenden Ziele variieren. Die dabei beobachteten neuronalen, biochemischen und körperlichen Veränderungen sollten wissenschaftliche Aussagen darüber ermöglichen, inwieweit einzelne Elemente der Geschichte und deren Variationen einen Einfluss auf die neurologische Verarbeitung haben, kurz, was eine Geschichte wirksamer macht.